D. Also, früher wäre es für mich niemals in Frage gekommen, die CDU zu wählen. Ich habe bisher immer rot gewählt. Aber dieses Mal ist es etwas anders. Unser Land steckt in einer tiefen Krise und ich gebe diesmal den Schwarzen eine Chance. Na, und wenn sie es nicht besser machen, dann wähle ich halt das nächste Mal wieder die anderen. Das ist ja das Schöne an der Demokratie.